hier eine Spendendose. Jetzt, nachdem ihr den Vortrag gehört habt, könnt ihr ja auch überlegen, ja, sehr gut, auch wenn ihr vielleicht auch ein bisschen was bezahlen wollt für die Unkosten hier für den Raum und dass auch für den Referenten noch ein bisschen was bei rumspringt. Dann möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen, und zwar die Bedeutung des arabischen Frühlings für die Islamische Republik Iran, organisiert vom antifaschistischen Bündnis gegen den Al-Quds-Tag. Also das ist jedes Jahr in Berlin im August, gibt es hier einen Aufmarsch von Islamisten anlässlich des Al-Quds-Tages. Also es ist ein iranischer Feiertag, bei dem quasi die Vernichtung Israels, die ja für das islamische Regime bald anstehen soll, dass da schon mal gefeiert wird. Also ein großer antisemitischer Feiertag. Dagegen mobilisieren halt antifaschistische Gruppen. Und dieser Vortrag halt findet statt am Freitag, den 5.8.2011 um 19 Uhr in der K9 in Friedrichshain. Referieren wird der Sprecher der oppositionellen Green Party of Iran, Dr. Kazim Mousavi. Und ja, also, wenn euch das interessiert, geht da gerne hin. Da gibt es danach auch noch weitere Veranstaltungen von dem Bündnis. Und zwar referieren noch Jonathan Beckerle und Wadid Wadatak. Das ist nachzulesen unter noalkutz.blogsport.de. Da stehen dann auch die weiteren Termine. Und ich weise auch nochmal auf den Büchertisch da hinten hin, wo ihr hervorragende Werke auf dem Sahira Verlag erstehen könnt. Gut, dann möchte ich die Diskussion einfach mal öffnen. Eine E-Mail-Liste haben wir da auch noch ausliegen. Falls ihr über weitere Veranstaltungen der Assoziation informiert werden wollt, könnt ihr euch da eintragen. Dann schicken wir was rum. Ja, und dann würde ich an euch übergeben. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Ja, da hinten. Ich würde gerne bei dem, was ich gerade ein bisschen absehen, von dem Schlusswort von den langen Teilen am Anfang des Vortrags, wo meint man, hat ja recht deutlich wurde, dass sowas wie ein Geschlechterverhältnis oder die Thesen, die damit einhergehen oder so, überhaupt nicht eigentlich das Thema sind, der was du uns darüber gesagt hast, wie das mit der Natur, Gesellschaft und so weiter im Kleck ist. Und da wundere ich mich ein bisschen, dass du sozusagen diesen Gegensatz erstmal aufgemacht hast, Natur und dann Gesellschaft, und dann gesagt hast, nein, aber die sind ja vermittelt. Wie ist das zum Beispiel bei einer Maschine? Natürlich hat eine Maschine ein Material, die ist aus Metall oder aus Plastik oder irgendwas. Aber das Entscheidende ist doch nicht sozusagen die Molekülzusammensetzung, sondern der Zweck, dem sie dienen. Und der Zweck sozusagen, einerseits sozusagen zur Produktion, andererseits auch vielleicht. Ähnlich doch bei sowas wie, keine Ahnung, Menschen heute, das ist nicht so offensichtlich, es wird ein bisschen offensichtlich bei Herzschritt machen oder bei, keine Ahnung, bei dem, was du selber erzählt hast, dass Menschen ja eigentlich vom verlängerten Arm der Maschine sind und so weiter. Die Gesellschaft, die sozusagen der gesamte Körper von Menschen wird. Wodurch auch immer, also in Gesellschaften, in denen wir leben. Deshalb verstehe ich nicht so ganz, warum du diesen Gegensatz als dann vermittelt immer noch so hältst, weil ich dachte, Natur wäre einfach das, eben nicht einfach Materie, sondern Natur wäre eben das, was nicht gesellschaftlich bestimmt ist. Und Geschlecht. Keine Ahnung, natürlich gibt es da halt sowas wie Organe, sowas. Aber sagt man deshalb, was ist natürlich? Oder sagt man nicht, mit einer Maschine, so ja, da gibt es ein Material, aber entscheidend ist, wie dieses Material zu welchem Zweck geformt ist. Das war's. Fragestellung oder was, das direkt beantworten können. Das wird ein Riesdeliger ist, sonst können wir auch mal eine andere Frage legen. Das kann ich auch mal gut. Ja. Ja, ich muss selber so ein bisschen nachdenken. Ja, ja, dann nehmen wir vielleicht einfach noch eine Frage. Ja, vielleicht. Da hat es noch jemand gemeldet. Ja. Soll ich vielleicht auch schon jetzt oder wird es auch so? Geht so. Ist okay. Also mir ist bei der Lektüre eines Aufsatzes von Raimund Reische, also das ist ein Psychoanalytiker, zu Judith Butler aufgefallen, dass er auf einige Aspekte zwar kurz, aber trotzdem eingegangen ist, und zwar einmal die Rezeption der Psychoanalyse bei Judith Butler, die ich jetzt aber weniger irgendwie thematisieren will, sondern er hat darauf hingewiesen, dass es bei ihr so etwas gibt wie die Suche nach einem revolutionären Subjekt. Ne? Und das ähnelt ja dem, was du ja so beschrieben hast, in dem, dass es ja gar nicht so um den Tod des Subjekts in erster Linie so geht, sondern ja auf der Suche nach einem anderen Objekt und nach einem anderen Subjekt, sorry. Und da finde ich das ganz spannend, also wie quasi auch in den Gender Studies insgesamt ja gerade auch bei Butler immer dieser Versuch nach der Suche eines dritten Geschlechts immer Bezug genommen wird auf Menschen, die bei denen operativ eingegriffen wird und eine Geschlechteranpassung stattfindet an männliche oder weibliche Geschlechtsorgane, also gerade bei Menschen, die intersexuelle sind. Und das ist ja ganz koppelt bei ihr irgendwie diesen politischen Anspruch ja auch quasi für diese Menschen gehört zu finden. Und meine These wäre da, dass das ja auch interessant ist und ob du das irgendwie sehen würdest, dass das ein sehr instrumentelles Verhältnis da ist, wenn auf sozusagen solche Menschen Bezug genommen wird und solche Sachen wie die Binarität des Geschlechterverhältnisses sozusagen aufzulösen und lauter andere Sachen, um eben so dieses revolutionäre Subjekt wie auch immer zu konstruieren. Ja, nee, das geht ja. Also, und sehe ich tatsächlich auch so. Also, ich meine, auf Probleme hinzuweisen, die Intersexuelle in dieser Gesellschaft haben, ist das eine. Wichtig, notwendig, muss man machen. Also, aber eben problematisch wird es dann an dem Punkt, wenn eben die, also die beiden Geschlechter, männlich und weiblich, also darüber dann eben als Abstraktionen gefasst werden, die also genau mit dem Verweis darauf, dass es da Menschen gibt, die zwischen den Geschlechtern stehen, also dass darüber dann eben diese Abstraktionen halt zerstört werden sollen. Und im Rückgriff darauf, also die Auffassung vertreten wird, dass jene, die nicht in die Kategorien passen, das ist ja dann, sag ich mal, so der Grundansatz, dass jene, die nicht in die Kategorien hineinpassen, sollen diejenigen sein, die prinzipiell, also entweder vom Gefühl her oder eben auch schon mehr, was dagegen haben müssten und von denen entsprechender Ansatz ausgehen könnte. Und das genau ist der Ansatz, von dem ich sage, der ist falsch. Also, das ging noch zu Marx sozusagen, also unter Bedingungen formeller Subsumption der Arbeit und das Kapital, oder eigentlich vor Marx, muss man eher sagen. Also, der frühe radikale Sozialismus, die hatten sozusagen durchaus noch mit einem Recht, konnten die sagen, die Gesellschaft befriedigt unsere Bedürfnisse nicht. Und es gibt hier viele, die rausfallen. Und man muss die mangelnde Versorgung der Menschen mit Gebrauchswerten thematisieren und sagen, ja, hier, daran steckt ein prinzipielles gesellschaftliches Problem. Und das ist der Hebel, um das Ganze aufzubrechen. Und ich würde sagen, im Prinzip zeigt letztlich schon die marxische Analyse im Kapital, dass das nicht geht. Also die Arbeiter werden mit Haut und Haaren Anhängsel des Kapital. Also genau das, was die Gesellschaft stürzen soll, das ist, also genau das wird zerstört in diesem Prozess, im kapitalistischen Akkumulationsprozess. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, das ist so der früheste Punkt, wo man sagen muss, also schon da hat sich das gegessen. Also die Gesellschaft dafür anzugreifen, dass sie halt bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigt und dass aus diesem Gegensatz, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen gesellschaftlichen Gegensätzen und Widersprüchen. Also als Gegensatz würde ich jetzt verstehen, also in unserer Gesellschaft gibt es viele Gegensätze. Also durchaus immer auch noch zwischen Menschen, die über Produktionsmittel verfügen und welche, die es nicht tun. Durchaus auch zwischen Männern und Frauen, so sehr sich das verquicken mag und durcheinander geht. Und auch zwischen Menschen, die nach Europa einwandern wollen und das nicht dürfen. Also jede Menge Gegensätze. Aber die Frage ist halt, gibt es da einen gesellschaftlichen Widerspruch, also an den sich ansetzen ließe, um diesen Larven auseinanderzujagen? Also kann man Revolution begründen über eine Kritik an der bestehenden Gesellschaft? Oder klafft da nicht ein Abgrund? Also zwischen der kritischen Darlegung einerseits und dem Ziel, das zu stürzen. Und ich denke, das ist so wenn noch irgendwas gehen soll, muss man sowas wie eine Revolutionstheorie verabschieden. Und ja, und jetzt Menschen, die aus den Kategorie der Geschlechter herausfallen, nun zur Verkörperung dessen zu machen, das ist der Breuer redet immer vom archimedischen Punkt, also dass es einen archimedischen Punkt gäbe, also ein Ort, wo man sagt, hier, da setzen wir an und da sprengen wir das Ganze auseinander. Den gibt es eben auch da nicht. Aber die Gefahr, die eben besteht, ist, eben unter den Bedingungen, dass die Individuen durch und durch gesellschaftlich durchdrungen sind. Also ja, wenn man dann in dem Zusammenhang formuliert, man will dieses Konkrete, was da herausfällt, sozusagen nochmal mobilisieren, dass man dabei eben die Verstrickung in die Totalität verschärft. So, jetzt die erste Frage. Ich befürchte, ich weiß gar nicht, ob es das war, streckenweise auch da so laut noch draußen, ich das überhaupt verstanden habe. Also, ich weiß nicht, habe ich es richtig verstanden, dass deine These quasi wäre, dass die Trennung zwischen Natur und Gesellschaft immer weiter obsolet wird, je weiter die Naturbeherrschung voranschreitet und auch das natürliche Substrat des Menschen, also der Körper, sich halt irgendwie verquickt noch mit technischen Mitteln und so weiter. Also ging es bei dir da um eine Entwicklung oder dass es von vornherein nicht auszumachen ist? Nee, ich meine tatsächlich so ein natürliches Substrat, das ist ja schon fast ein falscher Begriff, ist, weil es ist natürlich ein materielles Substrat oder sowas wie, es gibt noch sowas wie organisches, ja, aber die Frage ist auch sozusagen, zu welchen Zwecken irgendwas organisiert ist und die Zwecke sind gesellschaftlich. Bei Menschen genau wie bei der Maschine. Ich weiß nicht genau, also Gesellschaft, also vielleicht, also ich finde es halt schon wichtig, also darauf zu drängen, also überhaupt erstmal, also sagen wir mal, Begriffe von Natur und Gesellschaft, also ich glaube nicht, dass sich das dann übertragen lässt, also von der Maschine auf den Menschen. Also Klar, die Maschine wird menschlichen Zwecken unterworfen. Auch schon das Faustkeil. Also, da steht zu dem Gefahr, dass also da eine überhistorische Linie reinzubringen. Also, wenn ich von Gesellschaft aber in einem spezifischen Sinne spreche, dann meine ich damit schon erstmal also einen kapitalistischen Vermittlungszusammenhang. Und dem stand schon Natur in einem weiteren Sinne insofern gegenüber, als dass sie also Material dieser Vermittlung war. Also das, worauf sich die kapitalistische Gesellschaft verwertend bezog. Und da gab es zumindest erstmal einen Gegensatz. Oder sogar in den Begriffen, wie ich es vorhin versucht habe zu formulieren, also einen Widerspruch, einen sprengenden Widerspruch. Und der ist aber von dem, also ab dem Punkt nicht mehr haltbar, wo, also an dem die Gesellschaft sich diese Grundlagen zunehmend unterordnet. Also wo das Kapital sich selbst ein Gemeinwesen schafft, nämlich die kapitalistische Gesellschaft. Und nicht mehr, wie das im 19. Jahrhundert noch der Fall war, die kapitalistische Gesellschaft wesentlich darin besteht, dass sie vorherige, vormoderne, archaische Gemeinwesen halt zerstört. Daran lag ihre progressive und emanzipatorische Wucht. Aber an dem Punkt, wo die Gesellschaft selbst vom Kapital hervorgebracht wird, an dem Punkt ist es nicht so oder nicht mehr so. Und ja, also man muss ja schon von Gesellschaft und Natur, ich sag mal, als kritischen Begriffen ausgehen, als die sich jetzt so an der Maschine in dem Sinne nicht finden lassen. Es sei denn, man wird da also nicht, also wenn du sagst Maschine, die hat ja einen Zweck, also wenn man jetzt auf den gesellschaftlichen Aspekt der Maschinerie ansprechen würde wollen, dann wäre die Sache anders. Ne? Also dann rede ich aber eben nicht, dass irgendwie der Stahl und das andere Metall oder die Plastik und was da so ist, halt irgendwie von Menschen in so eine bestimmte Form gebracht wurde, dass ich damit irgendwie mathematische Gleichungen lösen kann oder Wände streichen kann oder was auch immer, sondern das Gesellschaftliche an der Maschine wäre dann ihre Stellung im kapitalistischen Produktionsprozess. Also, dass sie, und das unterscheidet sie vom Werkzeug, ein Werkzeug habe ich in der Hand und bearbeite damit etwas, also da bin ich das Handelnde. Und das ist bei der Maschine zunehmend nicht mehr so. Zumindest nicht bei der Maschine im Zusammenhang kapitalistischer Verwertung. Das ist alles Marx und Kapital. Also der Arbeiter, also die Maschine unterscheidet sich dadurch vom Werkzeug, dass nicht der Arbeiter das Werkzeug führt, sondern die Maschine den Arbeiter. Das wäre dann die gesellschaftliche Funktion. Ich weiß gar nicht so richtig, ob das das jetzt trifft, was du sagst. Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Zum Geschlecht hast du ja noch. Was ist daran natürlich und was ist daran gesellschaftlich? Ja, das lässt sich halt so nicht sagen. Ne? Also man kann weder sagen, Geschlecht ist Gesellschaft, noch kann man sagen, Geschlecht ist Natur. Also, es ist beides in Verquickung miteinander. Also, genauer und spezifischer kann ich es, glaube ich, nicht sagen. Also, was wir als Geschlechterrollen heute kennen, würde ich sagen, ja, das ist nahezu vollständig Gesellschaft. Und demzufolge abschaffbar und überwindbar. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Ja, ganz kurz, drei kurze Fragen und eine Anmerkung. Das eine zu Butler. Butler wurde gestern ja in diesem Raum ganz kurz thematisiert im Komplex mit ihrem letztjährigen Auftritt, dass sie irgendwie, das ist ja auch, wenn ein revolutionäres Subjekt Hamas und Hezbollah abfeiert. Da hätte ich gerne nochmal, weil ich nicht Zeit gefunden habe, mit der genauer das nachzugucken, ob du da mal einen Satz zu sagen kannst. Dann zu Heidegger als radikalen Denker. Ich habe mich da in der Pause aufklären lassen, dass ich da was missverstanden habe, weil ich irgendwie mich vor 15 Jahren Safranski mir reingezogen habe, als er noch nicht das große Licht mit Sir Lotterbeck zusammen war, wie er das in Heidegger präsentiert hat, bevor er das Buch geschrieben hat. Und da habe ich einfach damals schon gesagt, dass er nur lauter Ego-Müll seines Seins des Seins und gut, er ist wirkmächtig, aber er ist für mich ein durchgeknallter, esoterischer, metaphysischer Arsch, aber er ist wirkmächtig. Das hat anscheinend, wie ich in der Pause erklärt, falsch verstanden mit diesem radikalen Denker, das auch nicht positiv gesehen wurde, sondern also nur so Adorno und Kant halt als wirkmächtig beschrieben wurde. Mhm. Das als zweite. Und dann als dritte Frage, dann sind die Fragen auch fertig. Wir finden im Kontext Sex und so weiter, was kurz vor 1968 gestriffen, Dieter Boom und Wilhelm Reich ein, die eine große Rolle spielten. Das wäre jetzt ein neues Fass aufmachen, aber vielleicht kannst du da mal ein, zwei Sätze zu sagen, falls du dazu mehr weißt als ich weiß nicht so viel. Und als letztes jetzt meine Anmerkung, also der Al-Quds-Tag ist nicht ein iranischer Feiertag, sondern der schiitische weltweite Feiertag, den Ayatollah Khomeini 1979 ausgerufen hat, und der wird nicht in Berlin begangen, sondern weltweit, London. Das ist ja schon ein iranischer Feiertag, dass das halt von der politischen Elite dort eingeführt wurde, auch als politisches Manöver der Islamischen Republik. Aber das war jetzt auch nicht vorbei, also machen wir erstmal klarstellen, dass das nicht nur in Berlin stattfindet und dass es ja, das ist ja klar. Gut. Zur ersten Frage, Jutbatha und die Hamas. Und Hisbollah, ja. Dass die für sie sowas, der Kritikpunkt ist ja der westliche, eurozentrische und in dem Zusammenhang skurrilerweise männlicher Universalismus. Also die ausgehend erst von Europa und dann ihrer Auffassung nach von USA die gesamte Welt unterdrückt und knechtet. Und sein Modell anderen Kulturen, wie sie sagt, aufdrückt. Und aus der Perspektive, dass sie nach jenem sucht, was sich dieser abstrakten Herrschaft in irgendeiner Weise entzieht, ist dieser Rückgriff auf solche Organisationen durchaus, also aus ihrer Sicht wohlgemerkt, nicht unberechtigt. Wobei ich ihr abkaufe, sie hat ja bestimmt alles Mögliche dagegen, was die machen, und die will bestimmt auch keine Selbstmordattentate rechtfertigen und die wird sich auch wirklich ehrlichen Herzens über Diskriminierung von Frauen und von Schwulen und von Lesben in islamischen Ländern empören. Ich glaube ihr das einfach nur und stellt sie auch positiv, dass sie das bestimmt tut. Aber trotzdem muss sie, aus der Sicht ihrer Perspektive, also aus ihrer Perspektive heraus, also dass dieses westliche Subjekt der zentrale Kritikpunkt ist, das, was sie nicht aufsprengen, aber doch so weit aufwässern will oder weicher machen will, muss sie also zwangsläufig da gewisse Sympathien haben. Also gucken, wer widersetzt sich dem westlichen Universalismus. Wobei sie da eben nicht erkennt, also ihr Gerede von Kultur, also das wäre nochmal, glaube ich, einen eigenen Vortrag auch wert. Also ihr Gerede von Kultur, also was ist das überhaupt, eine Kultur? Also wenn ich es jetzt einfach mal mit Zivilisation übersetze, dann ist es die menschliche Umformung von Natur zu menschlichen Zwecken. Also irgendwie, und daraus entwickeln dann menschliche Ideen, Gedankensysteme, Religionen, in irgendeiner Weise Formen, wie die Menschheit, so vulgär materialistisch wäre ich dann am Ende auch. Also letztendlich fußt das auf Naturverarbeitung und Naturformung. Also das geht dann eben bis hin zur sogenannten bis zur Kunst hin. Da gibt es aber die Kultur.

Also, naja, also er glaubt nicht. Er glaubt nicht an, also er ist kein Mystiker. Also ich glaube, da muss man ihn auch ernst nehmen. Also er grenzt sich von dem, also er würde, säße er hier, also radikal Einspruch erheben und sagen, also er glaubt nicht daran, dass es ein Zurück hinter die kopernikanische Drehung Immanuel Kants gehen kann. Er würde sagen, die ist nicht möglich. Also es gab ja von Kant noch ein sehr frühes Werk, vorkritisches Werk, die Träume eines Geistersehers, also eine Auseinandersetzung mit dem Swedenborg, der nun tatsächlich Esoteriker war, also der Kontakte zu Geistern philosophisch begründen wollte. Und den hat Kant damals abgewatscht und hat gesagt, nee, alles, was wir da so fabulieren, darüber können wir gar nichts aussagen, da überschreiten wir unsere Vernunft. Und wir können nur sagen, was das Subjekt uns sagt. Und da würde Heidegger sich in die Seite von Kant stellen und sagen, also auf irgendwelche übermächtigen Sachen habe ich keinen Zugriff. Wasserteil ist auch die Motivation, also die Problematik, an der, sag ich mal, möglicherweise auch ein Esoteriker knaubelt. Also ein Problem damit zu haben, sich selbst zum Subjekt zuzurichten und die gesamte Natur nur als Objekt zu betrachten, die halt nur menschlichen Zwecken zugänglich ist. Also alles wird unterjocht, die Natur zerstört. Und das hat was mit dem Verhältnis von Subjekt und Objekt zu tun. Okay, da würde der Esoteriker wahrscheinlich sagen, ja, damit habe ich ein Problem. Dann würde es auch Heidegger sagen. Ja, würde ich allerdings als Gesellschaftskritiker auch sagen. Ich habe es ein bisschen zu unpräzise noch metaphysisch da angedockt und ich würde es ja auch noch sagen, als spirituell, also ein Gesammelbegriff für das ganze Religiöse. Ich will jetzt nicht nur auf den New Age und Esoterik begrenzen, sondern auf alles, was irgendwie ein übersinnliches, metaphysisches, religiöses appelliert. Also wir haben jetzt noch 10 Minuten für eine Stunde, das heißt, wenn es noch irgendwelche mehr oder weniger dringliche Fragen gibt, dann würden wir jetzt vielleicht annehmen, dass wir das im Zeitrahmen noch irgendwie schaffen. Ja. Also die Metaphysik beispielsweise hat er ausdrücklich abgelehnt. Ja. Also das war für ihn das ganze Übel, das ganze philosophische Übel, was Subjekt und Objekt überhaupt hervorgebracht hat. Und gerade da will er weg, also von der Metaphysik will er sich gerade trennen, wobei wir jetzt vielleicht ein anderes Verständnis, okay, ja. Noch ganz kurz abschließend. Reich. Also Reich steht ja dafür, also erstmals Psychoanalyse und Marxismus zusammengedacht zu haben. Denke ich, ist da fürs Erste, also für die 20er Jahre, durchaus durchaus lesenswerte Sache. Ne? Also, und ich hatte ihn vorhin ja mal kurz erwähnt, ne? Also er wird ja oftmals in Verbindung gebracht mit durchaus zu Recht mit sexueller Befreiung, war sich aber durchaus im Klaren, dass die sexuellen Triebe schon von der kapitalistischen Gesellschaft ebenfalls durchdrungen sind. Und hat vor dem Hintergrund immer davor gewarnt, einfach nur Triebe zu befreien. Da war eben genauso klar, wenn vielleicht auch nicht in der Schärfe, wie später eine Madonna, dass eine schlichte Triebbefreiung auf eine Barbarei zuläuft. Okay, dann. Gut, wenn es jetzt schon zum Ende hingeht, dann ist das vielleicht meine Frage. Ich will nicht mehr immanent auf einen Vortrag eingehen, da habe ich dann nochmal wieder eine Menge über diese ganze Ideengeschichte, die zu Judith Butler und der Dekonstruktion schließlich führt, gelernt. Was mich aber schon, was schon nochmal eine Frage an dich wäre, warum du genau diesen Ansatz gewählt hast, jetzt nur sozusagen das diese postfeministische Phase, sage ich mal, oder so. Ne? Und dann nimmst du mal diesen Linguistik-Turn, diesen dekonstruktivistischen Turn zu betrachten und nicht den Kontrast aufzumachen. Denn Judith Butler war ja nicht immer die Leitfigur dieses Bereichs, in dem Geschlechterverhältnisse diskutiert wurden. Und auch die Theorie war ja vorher ein Stück eine andere. Und wie du das dann vorher referiert hast, habe ich mich gefragt, ist die gute Simone de Beauvoir da theoretisch nicht weiter erwähnenswert? Oder warum hast du jetzt da? Ich finde, ich würde nicht sagen, du hast einen Bogen gemacht. Es würde mich einfach interessieren, warum, ob das nicht von der Kritik her viel spannender wäre, wenn man sich fragt, warum ist Judith Butler und diese Dekonstruktion zu zu einem bestimmten Zeitpunkt so hegemonial geworden. Und wäre das nicht vielleicht nochmal, oder so noch ein weiterer kritischer Ansatz zur Kritik, um ja auf die Spur zu kommen und zu fragen, ja, warum hat sie irgendwann eine bestimmte Theorie, hat sie ein bisschen immer so hegemonial geworden? Was war im Feminismus vorher die theoretische Grundlage? Weil, ich meine, der Existenzialismus, sprich Simone Beauvoir, passen ja unmittelbar rein, das, was du verwendet hast, an theoretischen Stellen. Ja, auf jeden Fall. Also, wäre durchaus auch ein möglicher Zugang gewesen. Dieser Ansatz jetzt weist sich schon auch daraus, erstmal aus dem Fakt, dass es hegemonial ist, gegenwärtig. Und halt nur kritischen Betrachtung und aber auch, also na, diese Ansätze, also diese im weitesten Sinne poststrukturalistisch, postmodernen Ansätze, die machen natürlich was, also dass sie vollziehen tatsächlich eben also den radikalen Bruch, ja, also den Bruch mit der Metaphysik, also wo ja ein Sartre, möglicherweise sogar noch ein Heidegger, Nietzsche sowieso, also noch vollkommen drinstehen. Ja, nee, also was die Simone Beauvoir betrifft, ist nur so ganz kurz, also ich finde die ganz wichtig, also durchaus im positiven Sinne. Also damit will ich nicht sagen, ich teile das 100% pro, was da steht, aber also ich meine das andere Geschlecht. Sonst noch Fragen? Gut, sonst hätte ich vielleicht noch mal eine Frage. Du hast es so dargestellt, dass quasi diese, also oder man könnte es so rekonstruieren aus deinem Vortrag, dass halt diese Hinwendung, also diese Suche nach dem Konkreten, sich quasi dann ergibt, wo das Proletariat als revolutionäres Subjekt nicht mehr existiert oder nur noch in den Köpfen der Marxisten-Leninisten mehr oder weniger, und quasi so ein Übergang geschieht zu dem, was dann bei Adorno und Horkheimer verwaltete Welt heißt. Also habe ich das so richtig verstanden, dass das dein Gedanke war, dass das quasi mit der verwalteten Welt, wo quasi die gesamte Gesellschaft unter dem Kapital quasi stillgestellt ist, wie das ja mal zumindest gedacht war von der kritischen Theorie, dass sich daraus dann wieder Bedürfnis nach was Konkretem ergibt, was dann halt diese Philosophen wie fühlen wollen. Ja, ich kann jetzt nur ja sagen. Ja, wenn es ansonsten keine Fragen gibt, jetzt letzte Chance, dann machen wir einfach Schluss. Der Dom hatte ich noch offen gehabt. Ich habe von dem mal was gelesen, aber ich kann gerade nicht, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht greifen können. vielleicht noch ganz kurz ein Gedanke abschließend. Das letzte Wort. Also, was, ich sage, es ist wichtig, also darauf doch nochmal hinzuweisen. Also, dass natürlich jetzt, also gerade im Kontext so des antisexistischen Spektrums, also ein Problem formuliert, ne? Und dieses Problem existiert. Also das ist halt eben tatsächlich, also unter kapitalistischen Bedingungen eben nach wie vor ein hierarchisches Geschlechterverhältnis existiert. Und also es darf nicht so, also da sehe ich bisweilen die Gefahr, also dass man sozusagen das Problem mit Ablehnung des Poststrukturalismus, der nun mal gegenwärtig der hegemoniale Feminismus ist, und mit Ablehnung der genderkritischen Ansätze, dass man quasi die Problematik des Geschlechterverhältnisses an sich mit entsorgt. Und da würde ich halt wirklich entscheidend warnen davor,